Kapitel 8. Klaas friert in dem Container. Es ist sehr, sehr kalt. Er ist müde. Seine Augen sind zu. Nein, ich darf jetzt nicht schlafen, sagt er zu sich selbst. Ich muss wach bleiben. Er will aufstehen, aber er schafft es nicht mehr. Er fällt zurück und bleibt liegen.